Der Sprecher des Zentralvorstandes des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas nahm am 24. Juli eine Stellung mit folgendem Inhalt. In Südkorea findet derzeit täglich die starke Massenaktion aller Kreise und Schichten gegen die Stationierung des USA-Raketenabwehrsystems SAAD statt. Die Bauern, das direkte Opfer, leisten harten Widerstand. Insbesondere die Bauern in Songju-Bezirk Nordgyeongsang, dem gewählten Standort von SAAD, bildeten gemeinsam mit den Bürger- und Massenorganisationen der Region das Komitee für den Kampf gegen die SAAD-Stationierung in Songju und entfalten verschiedene Bewegungen wie Massenkundgebung der Kreisbewohner, Kerzendemonstration, Kahlscheren und Unterschriftensammlung. Der Widerstand der südkoreanischen Bauern gegen SAAD ist Hass- und Wutausbruch gegen das Regime von Park Geun-hye, das Existenzrecht der Bauern verletzt und deren Lebensort, Erbe von ihren Vorfahren, ohne Zögern den US-Truppen als Atomkriegsbasis überlässt. Es ist auch Protest der südkoreanischen Bevölkerung, die die schlimmsten proamerikanischen Landesverräter entschlossen vernichten will. Denn sie verkaufen den äußeren Kräften die Interessen des Landes und der Nation. Ohne Rücksicht auf das Leben der Bauern macht das Park Geun-hye-Regime den äußeren Kräften Gefallen und opfert die Interessen des Landes und der Nation. Wenn es weiter besteht, werden das Unglück und Leid der südkoreanischen Bauern immer zunehmen und die ganze Nation dem Unheil des Atomkrieges nicht entkommen. Alle Landsleute im In- und Ausland werden mit den südkoreanischen Bauern, die sich erhoben haben, um das Existenzrecht zu schützen und die Basis der US-Aggressionsarmee abzuschaffen, einen gesamtnationalen Kampf gegen die Behörden der USA und Südkoreas aktiv entfalten.